Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Urek und in meinem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannungen lösen und so wieder mehr Zeit und Freiheit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben zur Verfügung hast. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Ja, hallo, Björn hier wieder. Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlichen Glückwunsch auch erstmal, denn dass du wieder dabei bist, zeigt mir, dass du wirklich interessiert bist, stressfreier und entspannter zu leben und dass du wirklich auch bereit bist, zu investieren, dich zu informieren und die Sache anzugehen, um kurzfristig mit etwas Arbeit verbunden, aber langfristig einen großen positive Wirkung zu erzielen, langfristig mehr Zeit und Freiheit. Da sind wir auch schon gleich bei unserem nächsten Punkt. Der nächste Punkt, einer der fünf fatalsten Fehler, warum wir unseren Stress immer wieder potenzieren, um den es heute speziell in diesem Podcast geht. Wir denken zu kurzfristig. Aber bevor wir zu dem Punkt kommen, noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Bisher hatten wir die fünf fatalsten Fehler, die wir unseren Stress potenzieren. Punkt Nummer 1, zu wenige Pausen. Punkt Nummer 2, zu schnelles und unregelmäßiges Essen. Punkt Nummer 3, Multitasking. Heute werden wir uns beschäftigen mit, dass wir zu kurzfristig denken. Und dann in der nächsten Übertragung, im nächsten Podcast, geht es noch um die Stressatmung. Was hatten wir das letzte Mal? Das letzte Mal hatten wir Multitasking. Eine kurze Zusammenfassung dazu war, dass wir möglichst nacheinander machen und nicht möglichst viele Sachen gleichzeitig zu Multitasking. Da man festgestellt hat, da es einfacher ist, da wir effektiver sind, wenn wir uns fokussieren und eine Sache nach der anderen machen und nicht ständig von A nach B nach C und wieder zurück hüpfen, da wir entspannter sind und dass wir unter dem Strich auch effektiver arbeiten können. Gut, kommen wir aber nun zum vierten Punkt, zu unserer Denkweise. Generell ist es so, dass unsere Denkweise instinktiv wechselt von der langfristigen zur kurzfristigen Denkweise, je gestresster wir sind. Das heißt, wenn wir entspannt sind und wir sozusagen die Vogelperspektive einnehmen können, von ein bisschen weiter entfernt, von ein bisschen weiter oben, dann können wir problemlos langfristiger denken oder die längeren Auswirkungen sehen, was wir mit unserem Handeln bewegen. Im Umkehrschluss ist es aber auch immer, je gestresster und je mehr Tempo wir im Alltag haben und je gestresster wir dadurch werden durch das Tempo, desto kurzfristiger denken wir. In der dritten Welt ist das einfach zu sehen bei zum Beispiel Hungersnöten. Der Bauer mit den Ziegen oder mit der Ziege wird bei einer Hungersnöte dahergehen und wird irgendwann die Ziegen schlachten. Gerade in Afrika ist es aber zum Beispiel so, die Ziege ernährt die Familie und die Ziege ernährt die Familie nicht durch das Fleisch, denn dann ist sie einmal geschlachtet weg und dann ist sie weg, sondern es geht darum, dass die Ziege gefüttert wird und dass sich um die Ziege gesorgt wird, dass die Ziege Milch gibt regelmäßig und diese Milch wird genommen und dann wird man praktisch aus der Ziege immer wieder diese Milch bekommen und langfristig wird daraus die Familie ernährt, weil eine Ziege gibt einfach nicht genug Fleisch her, dass sie jetzt sagen würde, ich könnte daraus die Familie ernähren und wenn sie Fleisch gibt, kann sie keine Milch mehr produzieren. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel zwischen langfristig und kurzfristig denken. Wenn der Farmer oder wenn derjenige entspannt ist, er weiß das auch, dass er langfristig von der Ziege abhängt, wenn er die Milch benutzt. Aber je mehr Hunger er bekommt, desto größer wird seine Stresssituation, desto kurzfristiger denkt er. Und wenn der Hunger groß genug ist, dass der Kopf sagt, er braucht jetzt unbedingt was zu essen, sonst wird er vielleicht nicht überleben, dann fängt er auch an, seine letzte Ziege noch zu schlachten, was nur einen sehr kurzfristigen Effekt hat, nämlich nach 1, 2, 3 Tagen ist das Fleisch der Ziege auch weg und dann hat er nichts mehr, wovon er leben könnte. Das heißt, er hat auch keine Ziege mehr, von dem er langfristig leben würde. Aber das ist ein gutes Beispiel, dass es von langfristig zum kurzfristigen Denken geht. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt und zwar geht es um Thema Gesundheit. Am Anfang mal gesamtheitlich Gesundheit. Und wenn wir der Gesundheit, der gesamtheitlichen Gesundheit, dem gesamtlichen Wohlbefinden, sprich, dass wir entspannt und und positiv und fröhlich in die Welt schauen, wenn wir dem mal einen Punkt von 1 bis 10 geben auf einer Skala. 1 bedeutet, das ist alles eine kurzfristige Erscheinung und 1 ist es eine langfristige, sind wir da ganz klar auf einer 9 oder auf einer 10. Das heißt, ich widme mich nicht gestresst von einen auf der anderen Sekunde oder ich wird nicht fröhlich und entspannt von der einen Sekunde, sondern das ist eine lange Auswirkung, hat das. Beziehungsweise wenn irgendwas passiert, wird es mich stressen. Wenn ich auf dem Arbeitsleben ein erhöhtes Aufkommen habe, dass ich ständig länger arbeite, dass ich einmal länger arbeiten muss, ist nicht das Problem. Das wird mich kurzfristig mal stressen, ein bisschen, und dann ist es wieder gut. Wenn das aber immer und immer wieder passiert, baut sich das immer auf. Am Anfang ist von den Auswirkungen vielleicht, dass ich mal 5 Minuten schlecht gelaunt bin. Wenn ich aus dem Büro rausgehe, bin ich aus dem Büro raus, dann ist es wieder gut. Dann dauert das länger, dann läuft es länger nach, dann bin ich noch 1-2 Stunden schlecht gelaunt. Danach habe ich vielleicht auch mehrere Verspannungen. Danach kommt nicht nur Verspannung, sondern noch aktuelle Schmerzen, auch wenn ich am Arbeitsplatz sitze. Und das baut sich immer so Stück für Stück auf. Aber das ist eine langfristige Auswirkung. Und da das eine langfristige Auswirkung ist, ist es für den Kopf relativ schwer nachzuvollziehen für Ursache und den Effekt, der daraus kommt, weil man das nicht sofort gegeneinander abgleichen kann. Von daher ist es einfach, das 3. Stück Sahnetorte zu essen oder das 5. Mal in der Woche Fastfood, denn die Auswirkung ist nicht direkt am anderen Tag oder noch am gleichen Tag zu sehen, sondern die Auswirkung ist, es baut sich aufeinander auf und die Auswirkung ist sehr viel später zu sehen. Bei einzelnen Sachen bei unserem Körper ist es nicht langfristig, da ist es kurzfristig. Das Kurzfristigste zum Beispiel ist die Atmung. Wir können noch nicht mal einige Minuten ohne Atmen leben, ohne Sauerstoff. Das heißt, wenn es um die Priorität geht, um das Ziel zu atmen, ist ein sehr kurzfristiges Ziel. Wenn wir dazu das Gegenteil, zum Beispiel das Ziel haben zu trinken, ist ein längerfristiges Ziel. Wenn ich jetzt 5 Minuten nichts getrunken habe, dann läuft mein Kopf noch nicht amok und schreit, ich muss unbedingt was trinken, ich muss irgendwas trinken. Nach ein paar Stunden wird allerdings der Kopf sich schon deutlich bemerkbar machen. Bei der Atmung hingegen ist es aber nach ein paar Sekunden schon, weil es einfach sehr kurzfristig ist. Und deswegen ist der Stress, der Kopf produziert, auch bei der Atmung wesentlich höher, wie zum Beispiel beim Trinken oder dann beim Essen. Beim Essen ist es noch langsamer, weil es kein Problem ist, wenn wir ein paar Stunden nichts essen. Wir können darüber leben, wenn wir ein paar Tage nichts essen. Also der Kopf schlägt vielleicht nach 2-3 Stunden mal Alarm, er könnte wieder was essen, der Magen ist leer. Aber es ist nicht mit Stress verbunden und der Kopf schlägt nicht so stark Alarm und es ist nicht so mit Stress verbunden, weil die Dringlichkeit einfach nicht so hoch ist. So, um nun wieder langfristiger denken zu können, brauchen wir eine Sache, nämlich die Voraussetzung ist dafür, dass wir entspannt sind. Die schnellste Entspannung, die ich kenne dafür, ist über die Atmung. Das heißt, wenn unsere Atmung ruhig und gleichmäßig ist, kommen wir wieder runter, der Kopf kommt wieder runter, wir nehmen wieder mehr die Vogelperspektive ein und in dieser Perspektive können wir wesentlich einfacher, wieder klarer sehen und langfristig gute Entscheidungen treffen. Als kleiner Hinweis, als kleine Idee, wenn du etwas machst, dann frage dich jedes Mal, ist diese Entscheidung, die ich getroffen habe, langfristig für mich gut? Zumindest mittel- oder langfristig. Wenn du zum Beispiel das dritte Stück Sahnetorte isst und stellst dir die Frage, ist das langfristig für mich gut, wird die Antwort Nein heißen. Wenn du die Frage stellst, ist das kurzfristig für mich gut, sagt dein Kopf sofort in direkte Befriedigung jawohl, jawohl, jawohl. Mit vielen Sachen kannst du dir so die Frage stellen und du wirst merken, dass der Unterschied zwischen kurzfristig gut und langfristig schlecht oder nachteilhaft öfters so der Fall ist. Wenn du dir diese Frage immer wieder stellst, heißt das nicht, wenn du die dritte Stück Sahnetorte hast, sagen, ja, ist das langfristig gut? Und da sagst du nein, dass du sie auf keinen Fall essen sollst. Manchmal gibt es auch Tage, wo du sagst, okay, es ist langfristig nicht gut, aber ich möchte es jetzt trotzdem essen. Es geht nur darum, dass du dir es bewusst wirst, dass du bewusst anfängst, zwischen langfristigem und kurzfristigem Denken zu unterscheiden, beziehungsweise die Antwort, die dir dein Kopf gibt, zu merken, ob es aus der kurzfristigen, schnellen Befriedigung kommt oder ob es langfristig darum geht, gesund und stressfreier zu leben. Atemübung. Eine kleine Atemübung möchte ich direkt dir hier jetzt gleich mitgeben. Und zwar mit dieser simplen, einfach und sofort ausführbaren Atemübung kannst du den Kopf schnell zwischendurch einmal herunterbekommen, kannst wieder in die Entspannung kommen und aus dieser Entspannung heraus kannst du sehr viel einfacher unterscheiden, denke ich kurzfristig, denke ich langfristig. Weil, wie schon gesagt, die Faustregel ging, kurzfristig ist nicht sehr vorteilhaft und langfristig ist vorteilhaft für unser Leben. Gut, kommen wir nun zur Atemübung. Von der Ausgangsposition setz dich ganz entspannt auf deinen Stuhl, guck, dass du den Rücken gerade hast, den Rücken gegen die Lehne. Und dann legst du eine Hand auf den Bauch. Die Schultern sind locker nach unten fallen gelassen. Und dann beginnst du zu atmen. Wenn du einatmest, geht die Bauchdecke immer nach außen. Der Bauch wird größer. Und wenn du ausatmest, geht die Bauchdecke wieder nach hinten. Mit jeder Einatmung geht die Bauchdecke nach außen. Und mit jeder Ausatmung geht die Bauchdecke wieder nach innen. Diese Übung zu Beginn 2-3 Minuten wiederholen. Ganz zu Beginn ist es sehr vorteilhaft, wenn du dir einen ruhigen, ungestörten Platz suchst. Das heißt, versuch es mal zu Hause, vielleicht auch im Schlafzimmer, nicht genau gerade im Wohnzimmer, wo viele Personen drumherum sind. Durch diese Übung wird deine Atmung wieder harmonisiert und dadurch, dass die Atmung harmonisiert wird, wirst du wieder ruhiger und klarer denken können. Je öfter du diese Übung machst, wirst du auch merken, dass du die auch aus einem ruhigen Platz heraus woanders hin verlagern willst oder auch sehr einfach verlagern kannst. Zum Beispiel beim Autofahren bei einer roten Ampel. Denn durch die Wiederholung passiert es ziemlich schnell, dass dein Körper sich daran gewöhnt. Das heißt, er braucht keine 2-3 Minuten, bis er diesen Zustand wieder kennt, wo er sagt, ach, ich kann mich entspannen und diese Kombination im Kopf hat, sondern er schafft das innerhalb von ein paar Sekunden. Und bei einer Autofahrt, bei einer roten Ampelphase, haben wir wieder die Sache, wir stehen an dieser Ampel sowieso, wir können die Zeit nutzen oder wir können sie verstreichen lassen. Wenn du ein bisschen geübt bist und bei jeder roten Ampelphase, die du hast, einfach die Hand auf den Bauch legst und spürst, wie die Hand mit der Einatmung nach vorne geht und mit der Ausatmung wieder nach unten und lediglich das beobachtest, tust du automatisch in den Bauch ein- und ausatmen und wirst so wieder wesentlich ruhiger und wirst so spielerisch wieder vom kurzfristigeren ins langfristige Denken kommen. Auch hier versuche diese Übung einmal, setze es um Stück für Stück und du wirst sehen, wie dein Leben sich ändert wird und vor allen Dingen, wie mit der Atmung, die Atmung, die sich ändert, auch deine Körperhaltung und auch dein Gemütszustand sich ändert. Das war's für heute. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Beim nächsten Mal geht es um die Stressatmung. Dort wirst du erfahren, welche verschiedenen Atemmöglichkeiten wir haben und welche Atemmöglichkeit wir uns angeeignet haben, die nicht gerade förderlich für unseren Alltag ist. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann. Viel Spaß. Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreies Leben und auf mehr Freiheit für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir und bis bald, Björn Uhrig.